Jeden Tag find ich Ruhe in dir. Du ersetzt allen Reichtum der Erde, bist mir Lehre und Gott und zum ewigen Leben die Tür. Du hast mir alle Sünden verziehen, gab's mir Recht auf ein ewiges Erbe, weil aus Lieb du mich zogst, ist die himmlische Heimat mein Ziel. Ich berg mich in deiner mächtigen Meisterhand, denn mein ewiges Schicksal längst du, Herr, allein. Nun üb ich zu hören, was du mir zu sagen hast, und gehorsam zu sein, und gehorsam zu sein. Du hast mir meine Seele erhellt, setzt das Ziel meinem irdischen Streben, hier dein Abbild zu sein und zu strahlen als Licht in der Welt. Lehr mich immer gehorsam zu sein, in dem Dienst im alltäglichen Leben will ich dir nur gehören. Stell als brauchbaren Diener mich ein, ich berg mich in deiner mächtigen Meisterhand, denn mein ewiges Schicksal längst du, Herr, allein. Nun üb ich zu hören, was du zu sagen hast, und gehorsam zu sein, und gehorsam zu sein. Gott erwies seine Liebe im Sohn, der zum Kreuze auf blutigem Pfade ging an unserer Stadt, trug aus Liebe die dornige Krone, nahm die Leiden und Schmerzen auf sich, gab mir Ruhe und Freiheit aus Gnaden. Ewiges Leben ich hab, denn er wurde zum Opfer für mich. Ich berg mich in deiner mächtigen Meisterhand, denn mein ewiges Schicksal längst du, Herr, was du mir zu sagen hast, und gehorsam zu sein, und gehorsam zu sein.